Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Philipp Scheiner. Sigmund Freud und Arthur Schnitzler. Zwei Herren, die einander mit Bewunderung und begründbaren Vorbehalten betrachteten. In der folgenden Radiostunde treffen der Erfinder der Psychoanalyse und der Schriftsteller wortreich aufeinander. Und das ist freilich eine Erfindung. Herzlich willkommen im Hörspiel. Arthur Schnitzler, der Dichter des Reigen und des Leutnant Gustl und so weiter, hat in seinen privaten Aufzeichnungen einige wenige Treffen mit Sigmund Freud vermerkt. Kein Wort aber über Details der Gespräche. Vieles hat Schnitzler über seine Träume notiert. Manches davon fand später Eingang in seine Traumnovelle, mit der Britta Kettner sich lange beschäftigt hat. Der Gedanke, zu dem Thema bei Sigmund Freud zu recherchieren, lag nahe. Die Deutung von Träumen und der Wunsch, deren Prinzipien für eine Heilung nutzbar zu machen, stehen von Natur aus der Haltung des Dichters und der Dichterin entgegen. Wobei hier tatsächlich die Männer es waren, um die sich die Welt drehte, glaubten die Männer. Ohne die dritte weibliche Figur im Hörspiel wären die Herren gar nicht zueinander gekommen. Kollab, die Sekretärin von Arthur Schnitzler, gespielt von Brigitte Karner übrigens. Die beiden Herren Schnitzler und Freud geben in dieser Ö1-Hörspiel-Neuproduktion Peter Simonischek und Udo Samel. Der Dichter findet Worte, Wörter, Bilder, Szenen, Dialoge. Er findet, was ein anderer suchen muss. Der Suchende, der Wissenschaftler, mag am nämlichen Verhalten interessiert sein, am abgründigen zumal, an dem Verhalten, das den Behauptungen des Menschen widerspricht, an den Seiten, für die man sich angeblich zu schämen hat. Aber er beschreibt nur. Das Interesse dieses besonderen Forschers Dr. Freud war indes kein rein wissenschaftliches. Er schrieb nicht nur seine Fallberichte in einem teils hochliterarischen Gestus und Stil. Er gilt vielen als jemand, der so sehr aus Intuition und Leidenschaft forschte und übrigens auch sammelte, dass man ihm eine literarische Karriere gewünscht hätte. Aber es kam eben anders. Sein Gegenüber im folgenden Stück, Arthur Schnitzler, hatte vieles, was Dr. Freud sich wohl gewünscht hätte. Vor allem die Gabe, ohne jede Forschung, wie der Wissenschaftler sie definiert, Figuren schaffen zu können, deren Tiefe, Widersprüchlichkeit und Darstellung so reichhaltig, glaubwürdig und lebensecht erschienen, wie es die Methoden zum Beispiel der Psychoanalyse wohl nicht erlauben. Schnitzlers Figuren waren vielleicht zerrissen und in manch verpönter Finsternis gefangen, aber sie handelten. Sie waren insofern lebendiger als ein jemand, der liegend sein Innerstes ausbreitet, es sein kann. Sigmund Freud äußerte in einem Brief an Arthur Schnitzler ein Geständnis. Er habe ihn nie aufgesucht aufgrund seiner Doppelgängerscheu. Wie diese sich zusammensetzt, wie Freud und Schnitzler einander betrachteten und begegnen hätten können, erfahren Sie in der kommenden Hörspielstunde. Die Dialoge haben so nie stattgefunden, aber es sind wörtliche Zitate aus Tagebuchaufzeichnungen und Briefen der beiden, montiert zu einer Erzählung, die im Jahr 1922 mit einem belegten Treffen von Freud und Schnitzler beginnt. Aber weit in diese verzopfte und interessante Männerbeziehung zurückreicht. Regie und Musik Peter Keitzer. Konfuse? Etwas Duftlose. Etwas Duftlose. Träume ich? Unklar düstere. Ich träume. Albtraumhafte. Entsetzlich. Böse. Konfuse. Komische. Etwas Duftlose. Nein, lebhaft. Unklar. Erotische. Düstere. Sonderbar. Entsetzliche. Erotische. Komische. Peinliche. Lebhaft. Erotische. Peinliche. Sonderbar. Widerliche. Erotische. Lebhafte. Peinliche. Höchst merkwürdige. Seltsam. Schlechte. Widerliche. Schwere. Da ist er. Arthur. Arthur. Schau. Arthur. Das ist ja der Schnitzler. Was ist denn los da? Wer ist denn der? Schau, der Schnitzler. Inspektor, jetzt hat es ein paar Höhling, so ein Jung. So ein Hetzfühl. 19. Mai 1922. Zum 60. Geburtstag werden seine Stücke in Wien, Berlin, Europa aufgeführt. Selbst in Japan feiern sie ihn. Er war auf Lesereise. Was für ein Tag. Die Geschenke und Blumen sind hier und da die Zeitungen geordnet. Alles geordnet. So, seit mehr als einem Dutzend Jahren entziffere ich seine unleserliche Schrift. Er diktiert mir. Lese auf das Erste seine Stücke. Begleite ihn ins Theater und ins Konzert. Ja, jetzt sollte er ankommen, planmäßig. So. Brief. So. Doppelgänger Scheu von Britta Kettner. Wie war die Fahrt? Ach, leidlich. Schwere Träume. Ich erinnere mich kaum. Müde sieht er aus. Ach, Kollab. Das ist doch ein Arbeitszimmer, keine Blumenhandlung. Oh, 60. Geburtstag. Da gratulieren alle. Die Briefe und die Telegramme, die liegen auf dem kleinen Tisch. Und ein besonderer. Berggasse 19. Was, ein Brief von Freud? Ja, nach so langer Zeit. Er ist gerührt. Also diesen Brief lese ich nach dem Nachtmahl. Ja. Mit Freud eine Zigarre rauchen. Wie in dieser Nacht? Vom 30. auf den 31. Dezember 1900 im Kaffeehaus. Ja, ja. Es ist nett, dass man sich immer wieder mal so trifft. Aha. Da sind Sie ja, Herr Schnitzler. Freie Assoziationen als Monolog. Sie werden nicht viel Beifall bekommen. Diese seltsame Freude am Sterben. Ich beneide Sie um Ihre poetische Freiheit. Von wegen poetische Freiheit. Also die künstlerische Intention, eine literarische Tendenz, das interessiert doch die Herren Offiziere und Kritiker überhaupt nicht. Ihre Erzählung ist ein Plädoyer gegen den Duellzwang. Dieser Monolog. Leutnant Gustl. Ein Soldat mit seiner Angst, ein Mensch, seine Gedanken, ein Selbstgespräch wie in einer Redekur, wie das Professor Freud nennt. Ein Skandal in der Weihnachtsbeilage der Neuen Freien Presse, eine solche Geschichte. Die antisemitische Presse tobt, das Militär fordert Konsequenzen, die christlich-sozialen reagieren gereizt, die Gegner formieren sich. Angeblich verhöhne ich die Ansichten, die dem Offizier sakrosankt sind. Wissen Sie, was die Herren mir schreiben? Sie sind ein widerlicher Ignorant und Zyniker, ein jämmerliches, charakterloses Subjekt. Eben mein Moses-Dragoner. Da habe ich begonnen, mich für Arthur Schnitzler zu interessieren. Ah ja, die Burschenschaften beschließen, jüdisches Blut ist von Geburt an ehrlos. Daher kann man Juden auch nicht beleidigen und der Jude kann daher keine Genugtuung für erlittene Beleidigung verlangen. Na, sehen Sie. Juden haben kein Recht auf Satisfaktion. Die Geschichte wird Ihnen gefallen. Heine, Sie wissen, dass die Familie meiner Frau weitschichtig mit Heinrich Heine verwandt ist. Ja. Heine hat das Duell zeitlebens abgelehnt. Aber nicht die Liebe. So muss er in Paris zu einem Pistolenduell antreten. Der Schuss seines Kontrahenten Salomon Strauß prallt am gut gefüllten Portemonnaie Heines ab. Ja, gut angelegtes Geld, bemerkt er salopp und feuert seinen eigenen Schuss ungezielt in die Luft. Ja, ja. So muss man es machen. Wissen Sie, wenn ich noch einmal Leutnant Gustl schreiben würde, der ist viele nicht mehr so liebenswürdig aus. Duellzwang und Ehre. Sexualität und Ehe, strenge Regeln in unserer Gesellschaft. Die verheiratete Frau und der junge Mann. Oh ja, gerne, danke. Eine junge Frau, die liebt. Ein Duell, die Liebe und der Tod. Die Liebelei am Burgtheater. Das war Schnitzlers Durchbruch als Dichter. Und er hat für das Stück auch noch diesen Walzer komponiert. Vielleicht. Hätte sich mein Papa über meine Erfolge doch noch gefreut. Ach, Papa, ja. Ich hielt seinen Puls in den letzten Stunden. Auch ich habe meinen Vater sehr geschätzt. sehr genau verstanden. Diese ihm eigene Mischung von tiefer Weisheit und fantastisch leichtem Sinn. Er hat seine schöne Fassung bis ans Ende bewahrt. Der Tod meines Vaters war ein Wendepunkt. Ich begann nach seinem Tod mit der Selbstanalyse. Es wird wohl kaum möglich sein, in der nächsten Zeit etwas Wienerisches zu schreiben, das nicht in die antisemitische Frage hineinspielt. Ja. Meine Art, darüber zu denken, wird weder den Christen noch den Juden recht sein. Hoffentlich. Loega will an die Macht. Der Antisemitismus ist ein sehr gutes Agitationsmittel, um in der Politik hinaufzukommen. Wenn man aber einmal oben ist, kann man ihn nicht mehr brauchen. Denn das ist ein Pöbelsport. Ach, der Papa wollte das nicht wahrhaben. Ich habe ihm immer wieder gesagt, unser Jahrzehnt krankt an einem Rückfall in die Barbarei. Der Papa, Professor Johann Schnitzler, hat die Wiener Poliklinik begründet. Sie war sein Lebenswerk. Die Liste seiner Patienten war 35 Seiten lang. Gekrönte Häupter, der Adel Europas, die Besten der Kunst. Doch Antisemiten entziehen ihm die Leitung. Seit ich das Wachstum des Antisemitismus in Deutschland und Österreich beobachte, fühle ich mich als Jude. Der Antisemitismus ist der genialste Einfall, der dem Genius der menschlichen Gemeinheit jemals gekommen ist. Ich kann mich vom Tod meines Vaters nicht erholen. Doch er verarbeitet ihn in dem Theaterstück Professor Bernardi. Rechnet ab mit den Schubiaks. Das Krankenhaus als Ort geballter Ressentiments. Bernardi, ein Mensch in seiner Zerbrechlichkeit. Der Tod des Vaters ist das bedeutsamste Ereignis. Der entscheidendste Verlust eines Mannes. Wir haben dann ein recht entwurzeltes Gefühl. Den Vaterschutz verloren. Und Erinnerungen stören. Schmerzlich. Und die Nächte mit den Träumen. Und den stillen Tränen. In der Nacht nach dem Begräbnis meines Vaters hatte ich einen Traum. Ich war in einem Lokal und las dort eine Tafel. Es wird gebeten, die Augen zuzudrücken. Der Satz ist doppelsinnig und heißt nach beiden Richtungen, man soll seine Pflicht gegen den Toten erfüllen. Die Augen zu drücken heißt auch, über etwas hinwegzusehen. Na, was verdrängen wir am leichtesten? Den Tod. Aha. Ich würde gern mit dem Autor dieses Satzes reden, der, ich meine, das war an... Schnitzler heißt er nicht. Die Traumdeutung. Lebensgeschichten. Krankengeschichten. Stilistisch sicher, auf meisterhafte Weise. Ihre Anerkennung bedeutet mir viel. Ich träume nach der Lektüre. Intensiv. Und schreibt die Träume auf. Führt von Jugend an ein Traumtagebuch und diktiert mir seine Notizen. Schöpft daraus. Ich untersuche Zwangsvorstellungen. Zahlen. Den neurotischen Charakter. Alle in der Literatur erzählten Träume sind für meine Zwecke unbrauchbar. Ja. Begierden ohne Mut. Freche Wünsche, die das Licht des Tages zurückjagt in die Winkel unserer Seele. Und daraus erst bei Nacht zu kriechen wagen. Der Schleier der Beatrice. Und solch ein Traum mit ausgestreckten Armen. Sehnsüchtig lässt er... Er ist besessen nach seinen Träumen. Durstig dich zurück. Interpretiert sie, diktiert immer neue Fassungen. Sternenklar, diese seltsame Nacht. Das 20. Jahrhundert steht auf der Schwelle. Wird das unsere Zeit? Träume ich? Uninteressante, unklare, sehr unklare, verwirrte, wirre, dumm wirre, etwas wirre, wollüstige und wüste Träume. Dieses Geschenk ist prachtvoll. Die Luxusausgabe des Reigen. Glanzleder. Ausgesuchte Illustration. Ah ja. Naja, für meine Gegner war ich immer schon der jüdische Pornograf. Tja, damals war das Erscheinen unmöglich. Ausgeschlossen. Vor 22 Jahren, 1900, hat er das Manuskript privat in Druck gegeben und nur an Freunde verteilt. Wegen der öffentlichen Meinung. Dummheit und böser Wille sind immer in der Nähe. Zensur, Prozesse, gestörte Aufführungen, Polizeischutz. Jetzt hat er selbst die Aufführung verboten. Über seinen Tod hinaus. Kollab. Ja? Wo sind die anderen Briefe, Freuds? Welche? Die haben wir wieder aufgeräumt in meiner Abwesenheit. Bitte, der hat mir doch schon zum 50. geschrieben. Ja. Ebenso habe ich mich immer zu denen gerechnet, die ihre schönen und ernsten poetischen Schöpfungen in ganz besonderem Maße verstehen und genießen können. Lassen Sie sich sagen, dass der Dichter später altert als gewöhnliche Menschenkinder. Später? Altern? Dichten als Jungbrunnen? Und dass nach dem Dichter noch der Denker herauskommt. Na ja, Herr Professor, auch wir Frauen dichten und denken seit jeher. Seine Schriften haben mich immer angeregt. Er liest viel psychoanalytische Literatur. Das hier, das habe ich ihm zu seinem 50. geschrieben. Nimmt Anteil an Freuds Schriften. Und er hat mir geantwortet. Wo ist denn der Brief? Ach, wir müssen wieder Ordnung machen. Ich habe mich oft verwundert gefragt, woher sie diese oder jene geheime Kenntnis nehmen konnten, die ich mir durch mühselige Erforschung des Objektes erworben. Und endlich kam ich dazu, den Dichter zu beneiden, den ich sonst bewundert. Ach, den Dichter zu beneiden, den ich bewundert. Freud, Sie sind doch auch Dichter. Schreiben, dass Ihre Krankengeschichten wie Novellen zu lesen sind. Der Dichter dem Psychiater, der Psychiater dem Dichter nicht ausweichen kann. Sie haben das eigentlich schönste und inhaltsreichste Jahrzehnt, das von 50 bis 60 noch vor sich. Könnte er, wird er Recht behalten? Dieses Jahrzehnt, das inhaltsreichste? Die Kinder, die Erfolge, die Reisen? Wenn nicht dieser elende Krieg gewesen wäre. Träume. Der große Hunger. Ich träume viel in letzter Zeit. Die bittere Kälte. Heute zum Beispiel. Kein Brief, keine Nachricht. Vor dem Burgtor. Die Söhne. Soldat. Krippe der Tod. Wenig. Militärisch, festlich, geordnet. Zerschossene Körper. Auch Kanonen. Halbe Gesichter. Typhus. Sehe auf einem großen Platz. Blut, Kot, Schreie, einen grauen Gas, Waffenrock. Gas, Gas. Während des Weltkriegs. Kein Wasser. Ein öffentliches Spiel. Nur Trauer. Was? Tote Katzen. Kugeln. Mädehunde. Fäulnis überall. Der Krieg raubte der Welt ihre Schönheiten, zerstörte die Schönheit der Landschaften, die er durchzog. Die Kunstwerke, an die er auf seinem Wege streifte, brach auch unseren Stolz auf die Errungenschaften unserer Kultur, unseren Respekt vor vielen Denkern und Künstlern, Hoffnungen auf eine endliche Überwindung der Verschiedenheiten unter Völkern und Rassen. Der Krieg beschmutzte die erhabene Unparteilichkeit unserer Wissenschaft, entfesselte die bösen Geister in uns, die wir dauernd gebändigt glaubten, machte unser Vaterland wieder klein und die andere Erde wieder fern und weit, raubte vieles, was wir geliebt hatten. Der Krieg zeigte uns die Hinfälligkeit von manchem, was wir für beständig gehalten hatten. Das Grauenhafteste dieses Kriegs, dass die Geschicke der Welt von einigen wenigen gemacht werden, fast ohne eigene persönliche Gefahr und beinahe durchwegs ohne mindestes Verantwortungsgefühl. Wien, den 14. Mai 1922. Nun sind Sie auch beim 60. Jahre angekommen. Während ich, um 6 Jahre älter, der Lebensgrenze nahegerückt bin. Ich will Ihnen aber ein Geständnis ablegen, welches Sie gütigst aus Rücksicht für mich für sich behalten und mit keinem Freunde oder Fremden teilen wollen. Ich habe mich mit der Frage gequält, warum ich eigentlich in all diesen Jahren nie den Versuch gemacht habe, ein Gespräch mit Ihnen zu führen. Das schreibt er mir? Tja, und warum habe ich nicht dieses Gespräch gesucht? Die Antwort auf diese Frage enthält das mir zu intim erscheinende Geständnis. Ich meine, ich habe sie gemieden aus einer Art von Doppelgängerscheu. Doppelgängerscheu? Nicht etwa, dass ich mich über die Differenz der Begabung hinwegsetzen wollte, die mich von ihnen trennt, sondern ich habe immer wieder, wenn ich mich in ihre schönen Schöpfungen vertiefe, hinter deren poetischem Schein die nämlichen Voraussetzungen, Interessen und Ergebnisse zu finden geglaubt, die mir als die eigenen bekannt waren. Ihr Determinismus wie Ihre Skepsis, was die Leute Pessimismus heißen, Ihr Ergriffensein von den Wahrheiten des Unbewussten, das Haften Ihrer Gedanken an der Polarität von Lieben und Sterben, das alles berührte mich mit einer unheimlichen Vertrautheit. So habe ich den Eindruck gewonnen, dass Sie durch Intuition, eigentlich aber infolge feiner Selbstwahrnehmung, alles das wissen, was ich in mühseliger Arbeit an anderen Menschen aufgedeckt habe. Ja, ich glaube, im Grunde Ihres Wesens sind Sie ein psychologischer Tiefenforscher, so ehrlich und unparteiisch und unerschrocken, wie nur je einer war. Und wenn Sie das nicht wären, hätten Ihre künstlerischen Fähigkeiten, Ihre Sprachkunst und Gestaltungskraft freies Spiel gehabt und Sie zu einem Dichter weit mehr nach dem Wunsch der Menge gemacht. Mir liegt es nahe, dem Forscher den Vorzug zu geben. Aber verzeihen Sie, dass ich in die Analyse geraten bin. Ich kann eben nichts anderes. Nur weiß ich, dass die Analyse kein Mittel ist, sich beliebt zu machen. In herzlichster Ergebenheit, Ihr Freud. PS, ich freue mich auf einen Besuch, sodass wir miteinander plaudern können. Sehr gut. Schöner Brief. Ein intimes Abendessen, nur mit seiner Frau Martha und mit der Tochter Anna. Sie hat Lilly, Schnitzlers geliebte Tochter, unterrichtet. Ich besorge Zigarren für den Professor und für Frau Martha. Zyklamen, die Lieblingsblumen meiner Frau. Martha, Dr. Schnitzler ist da. Kommen Sie, man wartet schon. Tafelspitz und davor Artischocken. Meine liebste Pflanze im Blumentopf und am Teller. Zum Abschluss Eis. Ein wunderbares Eis. Ja, das war eine Riesenäselei von mir. Mediziner zu werden. Und die Wissenschaft war mir nie das, oder würde mir auch nie das werden, das wusste ich, was mir die Kunst ja von Beginn an war. Die Erdbeeren sind wirklich superb. Aber meine medizinische Ausbildung hilft mir, das Problem des menschlichen Verhaltens zu verstehen. Ihre wunderbaren Zigarren und den Barolo nehmen wir im Arbeitszimmer in der Bibliothek. Ja, aber ich möchte das Eis noch aufessen. Augenblick bitte. Wunderbar, es ist wirklich köstlich. Kann man gar nicht widerstehen. Ich würde die Zigarren und den Barolo jetzt vorziehen. Danke. So. Kommen Sie. Freuds Bibliothek? Bedeutend. Das Arbeitszimmer? Beeindruckend. So eine Sammlung Statuen, Vasen aus alten Kulturen. Ägyptische Artefakte. Am Schreibtisch ein alabasterner Chinese. Den begrüße ich fast an jedem Morgen. Und meine alten Götter. Diese kleinen Figuren und Bildwerke helfen mir, die verfliegende Idee zu festigen. Wie sammeln Sie eigentlich? Nach Intuition, bitte. Nehmen Sie Platz. Die ägyptische Abteilung des Louvre war für mich eine Welt wie im Traum. Ja, Herr Louvre, ja. Paris, wunderbar. Ich habe meinen 35. Geburtstag dort verbracht. Den ganzen Vormittag war ich im Louvre. Paris bedeutet schauen, hinsehen, immer wieder. Wien bedeutet hören, zuhören. Ja. Und darum lieben wir hier in Wien die Musik und das Theater. Darauf trinken wir. Ja, also. Zum Wohle. Ja. Der Barolo animiert die Herren. Immer noch unschlagbar, ja. Sehr gut. Ich habe mehr archäologische Literatur gelesen als psychologische. Im klassischen Altertum waren Träume hochgeschätzt. Die Deutung der Träume. Träume, ja. Eine Kunst von hohem intellektuellem Wissen. Ja. Von den ägyptischen Traumdeutern gingen Kenntnisse in die griechische Mythologie. Und auch in das Judentum. Jetzt. Die Wissenschaft will vom Traum nichts wissen. Überlässt ihn dem Aberglauben, dem Jahrmarkt. Träume sind, ja, sie sind die Fenster zur Seele. Der Traum ist wie ein Tatbestand und ich lege Schicht um Schicht frei. Wie ein Archäologe. Es ist Detektivarbeit in der Landschaft Seele. Und die ist ein weites Land. Die Uraufführung des Stücks »Das weite Land« ist ein Ereignis und findet an 8 Bühnen gleichzeitig statt. Eine starke Frau lebt ihre Sexualität. Und in der Schilderung des menschlichen Seelenlebens waren Dichter zu jeder Zeit Vorläufer der Wissenschaft. Träume niederzuschreiben wäre übrigens ein Geschenk an die Menschheit, notiert schon Friedrich Hebbel. Träumen ist Atmen. Für Dichter wie Flaubert, Maupassant, Heine, Kleist, Ibsen und Grillparzer. Der schrieb so wahrhaftig. Was ich als Mann erlebte, habe ich als Dichter zu gestalten versucht. Doch vergiss es nicht, die Träume, sie erschaffen nicht die Wünsche, die vorhandenen wecken sie. Und was jetzt verscheucht der Morgen, lag als Keim in dir verborgen. Der Traum ein Leben. Dieses wunderbare Stück von Grillparzer. Impertinent. Ein Schüler Freuds diagnostiziert. Grillparzer. Ein Neurotiker. Also das ist dreist. Und diese Behauptung, nicht jeder Neurotiker ist ein Dichter, aber jeder Dichter ist ein Neurotiker. Ich habe dem entschieden widersprochen. Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass eine Wissenschaft aus lauter streng bewiesenen Lehrsätzen besteht und ein Unrecht, solches zu fordern. Aber nichtsdestoweniger, die psychoanalytische Untersuchung schmeichelt der Eitelkeit in gefährlicher Weise. Mit der psychoanalytischen Literaturbetrachtung ist er vertraut. Liest regelmäßig Imago, die von Freud herausgegebene Zeitschrift. Ich anerkenne die neue Wissenschaft. Natürlich die Psychoanalyse, schätze Gespräche mit ihren Mitstreitern, aber ich akzeptiere nicht jede Laune ihrer Schüler. Grillparzer ist für uns Wissenschaftler so bewegend, weil er am Weg in die Träume uns voraus war. Grillparzers Tagebücher sind eben Abendlektüre, die Gedichte oft Zuflucht. Die Brüder Grillparzer, welche Verstrickung! Adolf, der jüngere Bruder, wurde zum Selbstmörder. War weniger dichterisch begabt als Franz, konnte seine Dämonen, seine Traumgespenster nicht künstlerisch bewältigen, bezwingen, scheitert. Erst die Mutter erhängt aufzufinden und dann ertränkt sich der Bruder. Die Mutter zu verlieren, muss etwas ganz Merkwürdiges, mit anderem Unvergleichbares sein. Erregungen erwecken, die schwer zu fassen sind. Ich habe oft mit Mama vierhändig Klavier gespielt. Wie Grillparzer übrigens, wie Schubert. Auch Schnitzler ist ein exzellenter Blattspieler. komponiert, begleitet gerne Frauen beim Gesang. Die Musik, die dunkelste und geheimnisvollste aller Künste, ist mir verschlossen wie die Mystik. Ich bin ein Konquistadorentalent, ein Abenteurer mit der Neugierde, der Kühnheit und der Zähigkeit eines solchen. Ich lebe in Briefen, bilde meine Schüler aus, analysiere sie, korrespondiere mit Kollegen. Bei Freud finden sich Schüler und Kollegen abends zur Mittwochgesellschaft ein. Und ich schätze einige Kollegen. Sehr. Und diese finden sich regelmäßig zu lebendigen Diskussionen an. Schnitzler lädt nachmittags zum Tee. Aber mein miserables Gehör ist zum Verzweifeln. Und darum sind diese Gespräche oft besonders mühsam. Otosklerose? Ja. Ja, wie Beethoven, ich höre immer schlechter. Wir behandeln die Gestalten ihrer Dichtungen als Objekte psychologischer Analyse. Aber Schnitzler hat Bedenken gegen die Einseitigkeit dieser Methode. Zum Beispiel der sogenannte Ödipus-Komplex hat mit der Ödipus-Sage rein gar nichts zu tun. Ödipus liebte seine Mutter, ohne zu wissen, dass sie seine Mutter ist. Die Sage zeigt die absolute Zusammenhanglosigkeit zwischen Mutter und Kind. Wäre er nicht als Kind ausgesetzt worden, hätte er sich als Zurückkehrender nie in Iokaste verliebt. Ein bemerkenswerter Einwand. Ein weiteres Missverstehen des Ödipus-Motivs. Der Mythos lässt den Mord an dem Vater keineswegs aus Hass begehen, sondern gewissermaßen aus Irrtum. Ja. Aus diesem Missverständnis baut eine neue junge Literatur eine neue Welt auf. Sie erfindet bizarre, zum Teil törichte Ausnahmefälle und erhöht so den Einzelfall zum Symbol. Sie sind nur auf der anderen Seite der Gartenlaubenbanalität angelangt. Das Ziel psychoanalytischer Literaturbetrachtung ist, ein vertiefteres Verständnis eines so bedeutenden Dichters, wie Sie es sind, zu ermöglichen. Wenn sich interessante und gelegentlich auch richtige Resultate ergeben. Dichter verfügen über die Feinfühligkeit der Wahrnehmung verborgener Seelenregungen bei anderen und den Mut, ihr eigenes Unbewusstes laut werden zu lassen. Die psychoanalytische Methode biegt ins Unbewusste lange, ehe sie dürfte. Manchmal aus Bequemlichkeit, manchmal aus Borniertheit und manchmal aus Monomanie. Professor Freud. Schnitzler legt sich nicht auf ihre Couch. Seine tiefste Verzweiflung bleibt wohl sein Geheimnis. Über mein Unbewusstes, mein Halbbewusstes, weiß ich immer noch mehr. Nach dem Dunkel meiner Seele gehen mehr Wege, als die Psychoanalytiker sich träumen lassen oder traumdeuten lassen. Wie bringt der Dichter es zustande, uns so zu ergreifen? Viele meiner Stücke kamen in meinen Träumen zu mir. Das Unbewusste ist ein sehr weites Gebiet und es gibt mehr Einbruchstellen in dieses und verwickeltere Straßen auf diesem Gebiet, als die Analytiker ahnen. Straßen, die wohin führen? Die Erlebnisse, Erfahrungen, Gefühle des Dichters, die werden genutzt. Und die dramatische Entwicklung? No, es gibt nur eine bestimmte Anzahl dramatischer Situationen. Sodass das Original eines dramatischen Einfalls immer wieder der Persönlichkeit des Dichters entspringt. Selbst die beste Einsicht in die Bedingungen der dichterischen Stoffwahl würde nichts dazu beitragen, uns selbst zu Dichtern zu machen. Ein Stück ist ein Gespräch des Dramatikers mit sich selbst. Es gibt eine Art fluktuierendes Zwischenland zwischen Bewusstem und Unbewussten. Aber methodisch betrachtet besteht die Kunst des Dichters vor allem darin, die Begrenzungen zwischen Bewusstem und Halbbewussten oder Unbewussten so scharf zu ziehen, als das überhaupt möglich ist. Da ist ein Einfall. Eine Doppelnovelle. Ein Mann, eine Frau, Träume. Tagträume, nächtliche Träume. Ah, Die Traumnovelle. Diese Schrift. Ach, ich kann es kaum entziffern. Der Mann streift durch die Nacht. Sie schläft. Ein glückliches Paar. Sommer. Puh, wie soll ich das abtippen? Die Erzählung wird begonnen und... Tja, weggelegt, wiedergelesen, rumgeschrieben. Der Entschluss zu schreiben veranlasst mich zur Durchsicht meiner Traumbücher. Und er deutet seine Träume. Und kein Traum ist völlig Traum. Träume in einer Novelle. Jeder Traum hat mindestens eine Stelle, an welcher er unergründlich ist. Gleichsam einen Nabel, durch den er mit dem Unerkannten zusammenhängt. Die Gestalten sind noch nicht deutlich. Bei der Darstellung dramatischer Konflikte ringt der Dramatiker mit seiner Seele. Die Figuren, die entfalten sich immer mehr zu lebenden, bekannten Individuen. Sind uns Dichter voraus, weil sie aus Quellen schöpfen, die wir noch nicht für die Wissenschaft erschlossen haben? Ich kenne die Vorbilder. Der Leutnant, die Schauspielerin, das ist ein Mädel. Ja, ja, und der fremde Mann. Liegt der Grundfehler meiner Arbeit im Bestreben, den Künstler rational zu erfassen wie einen Forscher oder Techniker? Das wirkliche Erfassen einer Persönlichkeit, Menschenkenntnis im wahrsten Sinn des Wortes, wird zuletzt immer eine Sache der Intuition bleiben. Intuition? Intuition. Und Leidenschaft. Leidenschaft. Zugestanden. Das Wesen der künstlerischen Leistungen ist uns psychoanalytisch unzulänglich. Noch nicht zugänglich. Künstler sein, das heißt verstehen. Was für Subjekte sind wir Menschen im Grunde? So vieles hat zugleich Raum in uns. Liebe und Trug, Treue und Treulosigkeit, Anbetung für die eine und Verlangen nach einer anderen oder nach mehreren. Ja, wir versuchen wohl Ordnung in uns zu schaffen, so gut es geht, aber diese Ordnung ist doch nur was Künstliches. Das Natürliche ist das Chaos. Der Künstler ist ein Wesen besonderer Art. Erhaben, selbstherrlich, verrucht, zeitweilig recht unbegreiflich. Es ist spät geworden. Das ist die neueste Ausgabe meiner Vorlesungen. Ich möchte sie Ihnen schenken. Bitte. Ich danke Ihnen. Ich begleite Sie ein Stück auf Ihrem Heimweg. So spazieren Sie von der Berggasse in die Sternwartestraße. Einander vertrauter. Nach dem Krieg beschäftigte mich der Gedanke an die Nachwelt stark. Ich möchte etwas hinterlassen, was die Nachwelt schätzen wird. Zu Freunden reden, die noch nicht geboren sind. Eine Selbstbiografie vielleicht. Verständlich. Aber bedenken Sie, wer Biograf wird, verpflichtet sich zur Lüge, zur Verheimlichung, Heuchelei, Schönfärberei und selbst zur Verhehlung seines Unverständnisses. Aber ich habe autobiografische Sehnsucht aus Einsamkeitsgefühl. Die biografische Wahrheit ist nicht zu haben. Und wenn man sie hätte, wäre sie nicht zu gebrauchen. Wenn ich in alten Tagebüchern blättere, frage ich mich, ist das wirklich alles so lange her? Unsagbar tief ergreift mich manches. Und nicht nur, weil ich es bin. Tagebücher. Schreiben wir sie für uns? Für die Nachwelt? Nein, nicht zu vergessen. Nicht zu zerfallen. Ängste, Träume, Einsamkeit. Es ist mein brennender Wunsch, dass meine Tagebücher nicht verloren gehen. Ist das Eitelkeit? Auch. Gewiss. Aber auch wie ein Gefühl der Verpflichtung. und als könnte es mich von der quälenden inneren Einsamkeit befreien, wenn ich jenseits meines Grabes Freunde wüsste. Eine Biografie habe ich mir nie gewünscht, nie gefordert. Die Öffentlichkeit hat kein Anrecht an meiner Person. Ich wünsche mir nur kein Siechtum, keine Lähmung der Leistungsfähigkeit durch körperliches Elend. Das Sterben nicht verlängern, wenn das Leben die Würde verliert. Die Religion des Arztes ist die Humanität. Wenn nichts anderes mehr meinen Kräften steht, will ich meinen Kranken wenigstens so weit als möglich ein glückliches Sterben verschaffen. Wer nicht so fühlt, ist kein wahrer, echter Arzt. Das war das Credo seines Vaters. Wissen Sie, dass mein Vater aus chassidischem Milieu stammte? Ich, ein armer Judenbub aus Galizien. In meiner Kindheit und nach dem Abschluss des Studiums habe ich die hilflose Armut kennengelernt. Ich fürchte mich beständig vor ihr. Aus meiner Jugend weiß ich, dass die wilden Pferde in der Pampa, die einmal mit dem Lasso gefangen worden sind, ihr Leben über etwas Ängstliches behalten. Wir sind da. Ich hoffe auf ein Gespräch demnächst. Ich erinnere mich, wie wir vor mehr als 20 Jahren diese klare Nacht vor der Jahrhundertwende. Ja. Man erschauert. Und endlich fern und nah wie gestern. Zeit ist nur ein Wort. Alt werden? Eine Tatsache. Besuchen Sie mich doch im Sommer. Und Schnitzler nimmt die Einladung wahr. Er ist seit einem Jahr geschieden. Zermürbende Ehekrisen mit seiner Frau Olga. Es muss ein sonderbarer Geruch von einer zusammenbrechenden Ehe ausgehen. Ja. Dass alle neugierigen Vögel herbeiflattern. Mahler kam zu mir nach Holland. In Wien hat Gustav Mahler 3 vereinbarte Termine bei Freud verweigert. Freunde haben ihm geraten, mich zu konsultieren. Alma und Gropius. Frau Alma, wieder einmal auf Kur. Findet in Gropius einen Kurschatten. Die Femme Fatale und der junge Unbekannte. Der Skandal. Die Antisemiten rieben sich die Hände. Mahler erfährt von diesem Verhältnis durch einen leidenschaftlichen Liebesbrief, den Gropius irrtümlicherweise an ihn adressiert. Irrtümlicherweise, ja. Rumor statt Gespräch. Von der Oper haben sie Gustav Mahler vertrieben, ihm die Uraufführung der Salome untersagt. Und jetzt ist der Arme auch noch ein Hahnreihen gehörnter. Wir haben einen langen Spaziergang getan und in höchst interessanten Streifzügen durch sein Leben, seine Liebesbedingungen, im Besonderen seinen Marienkomplex, Mutterbindung, aufgedeckt. Es ist nicht alles ödipal erklärbar. Naja, wenn ich berichten glauben darf, habe ich sehr viel bei ihm ausgerichtet. Mahlers Alter, das er so fürchtete, war gerade das, was ihn für seine Frau so anziehend machte. Olga, ihre Frau, war auch 20 Jahre jünger. 20 Jahre? Der Altersunterschied unerheblich? Alma, er hat an sie telegrafiert. Bin fröhlich, Unterredung interessant, aus Strohhalm Balken geworden. Und er hat noch eine glückliche Zeit mit ihr erlebt. Jede psychoanalytische Behandlung ist ein Versuch, verdrängte Liebe zu befreien. Ich halte Mahler für den größten unter den zeitgenössischen Komponisten. Er ist für mich einer der merkwürdigsten, reichsten Persönlichkeiten, die ihr Wesen durch die Musik ausdrücken. Ergreifend, fesselnd, mitteilsam, selbstbiografisch im höchsten Grad. Mahlers Fünfte spielte Schnitzler oft mit seiner Mutter, vierhändig. Er spielt übrigens fast täglich. Die Villa Schnitzler ist ein Treffpunkt im Wiener Musikleben. Ich bewunderte die geniale Verständnisfähigkeit des Mannes. Es war wie, wenn man einen einzigen tiefen Schacht durch ein rätselhaftes Bauwerk graben würde. Schubert ist mir Trost. Mit Mahler spüre ich eine tiefe Verwandtschaft. Doch das Klavierspiel steigert die Ohrengeräusche ins Unerträgliche. Nee. Dennoch erträgt er die Schmerzen. Besucht Konzerte. In mir sträubt sich eine rationalistische, vielleicht analytische Anlage dagegen, dass ich ergriffen sein soll und nicht wissen soll, warum ich es bin und was mich ergreift. Die Karten zu fragen. Professor Freud, ich habe Sie in der Oper beobachtet, bei Carmen. Da summten Sie mit, Ihre Lieblingsstelle. Ja, ganz gewiss, die Wahrheit Sie uns sagen. Die Wissenschaft muss den umgekehrten Weg gehen und die Macht der Musik aus dem Intellekt heraus zu erklären suchen. Ja, ja. Bei Don Giovanni waren Sie tief ergriffen. Und ich bin sicher, von seinen tiefsten Geheimnissen soll man nie jemandem was verraten. Selbst dem Verständigsten nicht. Denn der ist doch immer ein anderer. Ich erkenne mich. Als Arzt könnte ich sagen, chronische psychische Depression auf erblicher Grundlage, gefördert durch ein störendes, als unheilbar erkanntes Ohrenleiden mit enterkohärenten, sehr häufigen, mäßigen bis krampfartigen Anfällen von Kleinheits-, Verfolgungs-, Eifersuchtswahn, mit Erhaltung des Bewusstseins, aber gelegentlichem Verlust der Korrektionsfähigkeit. Und? Naja. Sie haben gestern Professor Freud im Sanatorium besucht? Ja, ja, ja, er ist sehr krank. Ja, sein Gaumen vom Krebs zerfressen. Die Operationen, Behandlungen bei vollem Bewusstsein. Ein Schmerzensmann. Sein Herz wird immer schwächer. Ja, wie Ihres. Wir haben uns bei Zigarren ausgetauscht. Ach Gott. Ich beschreite in der Literatur den gleichen Weg, den Freud mit erstaunlicher Kühnheit in der Wissenschaft einschlägt. Er besucht ihn öfters. Seltsame Begegnungen. Schnitzler hört schlecht, Freud hat Probleme beim Sprechen. Ich verspüre eine gewisse Lust, über allerlei Untiefen meines Schaffens und Daseins mich mit ihm zu unterhalten. Aber ich werde es unterlassen. Irgendwo in der Tiefe hat Freud recht. Aber man darf ihn nicht zu wörtlich nehmen. Freud wird 70. Schnitzler ist wieder auf Reisen. Viel Anerkennung im Ausland. Wien? Ein zu kleines Land für die große Literatur. Es wird eng, eng, eng, eng, eng, eng. Vor der Abreise diktiert er mir seinen Geburtstagswunsch, auf den Freud umgehend antwortet. Verehrtester, mit dem 70. Geburtstag ist doch ein Gefühl großer Befreiung verbunden gewesen. Sonderbar, denn die Zahl ist doch nur eine Konvention. Nach lebenslangem Umweg bin ich zur Philosophie gelangt. Jetzt ist Zeit dafür. Die Juden haben sich von allen Seiten und allen Orten mit Begeisterung meiner Person ermächtigt, als ob ich ein gottesfürchtiger Rabbi wäre. Ich habe nichts dagegen, nachdem ich meine Stellung zum Glauben unzweideutig klargelegt habe. Das Judentum bedeutet mir noch sehr viel. Affektiv? Zu spät. Professor Freud? Zu spät, zu spät. Es ist furchtbar. Mein Leben ist vorbei. Lilly, seine Tochter. Lilly. Sie hat sich umgebracht in Venedig. Okay. Sie hat sich erschossen. Ich hoffe, Sie können es hinnehmen. Man muss sich ja auch das Unglück gefallen lassen. Das habe ich erfahren, als meine Tochter Sophie starb. Die Ungeheuerlichkeit, dass Kinder vor den Eltern sterben, ist nicht zu verwinden. Trauer um die prächtige Kleine ist erlaubt. Was Trauer ist, wird wohl erst kommen. Lilly! Lilly, Kind! Mein Kind! Lilly! Lilly! Nun überließ er sich ihr, und das tat ihr wohl. Sie zog ihn näher zu sich heran, drängte sich an ihn. Eine schmerzliche Sehnsucht stieg aus der Tiefe ihrer Seele auf und flutete dunkel in die seine über. Und beiden war es, als triebe ihr Kahn, der doch fast stille stand, weiter und weiter, in wachsender Schnelle. Wohin trieb er sie? Durch welchen Traum ohne Ziel? Zu gleicher Fahrt waren sie verbunden. Der Himmel barg für sie in seinen Wolken keinen Morgen mehr. Ruderlos glitt der Kahn fort nach fernsten Ufern, und Beate schwang sich auf den Rand des Kahnes. Als sich das Schiff zur Seite neigte, öffneten sich Hugos Augen zu einem Blick, in dem ein Schimmer von Angst ihn zum letzten Mal mit dem gemeinen Los der Menschen verbinden wollte. Beate zog den Geliebten, den Sohn, den Todgeweihten an ihre Brust, verstehend, verzeihend, erlöst, schloss er die Augen. Die Iren aber fassten noch einmal die in drohendem Dämmer aufsteigenden grauen Ufer, und ehe die lauen Wellen sich zwischen ihre Lider drängten, trank ihr sterbender Blick die letzten Schatten der verlöschenden Welt. Verehrter Herr Kollege, schön, dass Sie mich auch diesmal mit einer Zusendung bedacht haben. Aber eine Revanche dürfte es nicht mehr geben. Ich kann nicht mehr. Oder ich habe es satt. Herzlich dankend, Ihr Freud. Ich gratuliere schon jetzt im Mai 1931, Verehrtester. Gestatten Sie mir, es schon heute vorwegzunehmen, wenn ich nächstes Jahr nicht in der Lage sein sollte, Ihnen zum Schritt über die Altersgrenze Glück zu wünschen. Oktober 1931. Verehrtester, hier mein letztes Werk. Flucht in die Finsternis. Einen weisen mein Herz Weg schmerzt. Stehen, alle sind weg. Und verrückt vor meinem Lilly, Blick. Olga, die Entschwundene. Muss ich gehen. Am Ende gehen wir immer den einsamsten Weg in die Dunkelheit. Morgen. Morgen schreibe ich mit Kollab diese Karte fertig. Und was sind Ahnungen? Doch nur Gedanken folgen innerhalb des Unbewussten. Die Logik im Metaphysischen, könnte man vielleicht sagen. Wir aber reden von Zwangsvorstellungen. Ob wir dazu berechtigt sind, ob dieses Wort, wie so manche andere, nicht eigentlich eine Ausflucht bedeutet? Eine Flucht ins System aus der friedlosen Vielfältigkeit der Einzelfälle? Das ist eine andere Frage. käme ein Rosa uns wieder. Und wär er erst gestern geschieden, wandelt er einsam. In der lebendigen Welt. Käme ein Großer uns wieder und wär er erst gestern geschieden. Wandle einsam und fremd in der Liebe, die Doppelgänger Scheu von Britta Kettner. Unter Verwendung von Zitaten von Sigmund Freud und Arthur Schnitzler. Frieda Pollack, genannt Kolab, Brigitte Karner. Sigmund Freud, Udo Samel. Arthur Schnitzler, Peter Simonischek. Tongestaltung Anna Kunzio und Manuel Radinger. Produktionsleitung Stefanie Zusner. Regieassistenz Julia Herzog. Musik und Regie Peter Keitzer. Redaktion Kurt Reisnecker. Produktion Österreichischer Rundfunk 2022. Dieses Hörspiel können Sie ab jetzt 7 Tage lang nachhören. Unter der Rubrik 7 Tage Ö1 auf unserer Homepage. Sowie als Podcast in einer ausführlicheren Version dieser Sendung, in der die Autorin Britta Kettner über ihre Arbeit an dem Hörspiel spricht, über die Forschung und die Dichtung, die ja nicht nur die Figuren Freud und Schnitzler charakterisieren, sondern in dem Hörspiel zusammengefunden haben, in dem Originalzitate zu fiktiven Szenen gemacht wurden. Den Ö1-Podcast finden Sie über radiothek.orf.at/podcasts. Er steht für 30 Tage zur Verfügung. Am Samstag, den 21. Mai, bringen wir in der Samstagssendung der Hörspielredaktion Sorbas unter Sternen, eine Produktion von Radio Berlin-Brandenburg aus dem Jahr 2018, die sich mit dem wahren Sorbas beschäftigt, einem Herrn Yorgos Sorbas, auf den der Autor des Romans Alexis Sorbas, Nikos Kazantzakis, im Jahr 1914 an einem Strand in Griechenland getroffen ist. Samstag, 21. Mai, 14 Uhr, im Ö1-Hörspiel. Unsere nächste Hörspiel-Neuproduktion bringen wir an unserem vornehmen Sonntagabendtermin im Ö1 Kunstradio, wo wir unsere zeitgenössischen Hörspiele präsentieren. Das Kollektiv Weiter befasst sich in dem Stück Aufsicht mit den prekären Verhältnissen in der Kunstwelt. Am 29. Mai um 23 Uhr. Wir werden im Vorfeld und im Internet noch Informationen zu diesem Stück bekannt geben. Sie finden manchen Bericht über unsere Produktionen unter oe1.orf.at/hörspiel. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Hörspielangebot haben, wenden Sie sich an das Ö1 Service unter 01 501 70 371 und oe1.service@orf.at. Philipp Scheiner dankt für Ihre Aufmerksamkeit. Fünf